Bist du hier verzagt und schwach? Nah ist der König. Fürchte nichts und gib nicht nach. Nah ist der König. Hast vor Sünden du gebebt, oft vergeblich Sieg erstrebt. Mut, dein Heiland herrscht und lebt, Jesus ist Sieger. Ihr dem Lamm, ich rufe es laut, nah ist mein König. Es bereitet sich die Braut, nah ist mein König. Er wusch mich in seinem Blut, er stärkt mir den schwachen Mut, er macht alles, alles gut.